Mainz, 1801. Der neue Generalkommissar aus Paris, Jean Bon, versucht mit ungewöhnlichen Mitteln dem Bandenwesen in den Wäldern des Hunsrück entgegenzutreten. Statt sich auf die ineffektiven Untersuchungen des Kommissar Becker zu verlassen, hat er den jungen Sekretär des Gerichtspräsidenten Rebmann engagiert, um seinerseits einen Spitzel in die Nähe des Schinderhannes zu bringen. Veit, der sich wegen seiner republikanischen Ambitionen mit dem Vater Baron von Falk überworfen hat, ist nach seiner Haft auf dem Hohen Asberg im Hause Rebmann und besonders bei dessen Frau wohl gelitten. In seiner heimlichen Mission freilich erweist er sich als Dilettant. In den Dörfern des Hunsrück trifft er wohl auf Schinderhannes, aber während der ihn als Spitzel entlarvt, hat Veit den Räuberhauptmann nicht erkannt. Ohne Erfolg kehrt er von seiner Reise nach Mainz zurück, wo Jean Bon im Erchtaler Hof seine Macht mit einem Kontrollsystem etabliert, das sich nicht nur gegen Räuberbanden zu richten scheint.